soll das hier, was tut dir weh? Du darfst jetzt nicht alleine sein, ich darf nicht gehen. Ich werd bei dir bleiben, wir werden schon sehen. Da diese Welt nicht grad nett ist und Fatboy Buddha so fett ist, durch meine Worte verliert jetzt die List. Wenn grad keiner für dich ist und du alleine bist, sag ich dir jetzt, wer für dich ist. Ich mein Bruder, fick die Fotze, fick das Schluder, fick das Arschloch, dann nimm die Möse. Komm, sei jetzt tough, sei jetzt böse. Ich mein Bruder, fick die Fotze, fick das Schnuder, fick das Arschloch, dann in die Möse. Komm, sei jetzt tough, sei jetzt böse. Ich sag dir, wofür der Rap ist, ist dafür, weil du Rap bist. Mach, dass die Bitch dich fett frisst. Mach, dass die Bitch deinen Schwanz fett frisst. Weil dir der Fett ist, für dich auch Rap ist. Komm, zeig jedem, dass du auch Rap bist. Fick sie, die Bad Bitch. Da diese Welt nicht grad nett ist und Fatboy Buddha so fett ist, verliert durch meine Wort jetzt die Bad List. Wenn grad keiner für dich ist und du alleine bist, sag ich dir jetzt, wer für dich ist. Ich mein Bruder, fick die Fotze, fick das Luder, fick das Arschloch, dann in die Möse. Komm jetzt, sei jetzt tough, sei jetzt böse. Ich sag dir, wofür der Rap ist, ist dafür, weil du Rap bist. Mach, dass die Bitch dich fett frisst, deinen Schwanz fett frisst, weil hier der Fett ist, für dich auch Rap ist. Komm, zeig jedem, dass du Rap bist. Fick sie, die Bad Bitch. Fick sie, die Bad Bitch. Ich sag dir, wofür der Rap ist, ist dafür, weil du Rap bist. Mach, dass die Bitch dich fett frisst, deinen Schwanz fett frisst, weil hier der Rap fett ist, für dich auch Rap ist. Komm, zeig jedem, dass du Rap bist. Fixi die